Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Podcasten, dem Podcast mit Briefen an große Unternehmen. Für die erste Ausgabe nicht gehört haben, es handelt sich also nicht um den regulären selfmedia.de Podcast, sondern um eine Sonderserie, in der ich ein paar Briefe vorlesen werde, die ich an große Unternehmen geschrieben habe. Außergewöhnliche Anfragen, außergewöhnliche Antworten. Und ich hoffe, ihr fühlt euch unterhalten. Die Briefe sind zum Teil aus dem Jahre 1998 bis 2000. Und in der letzten Ausgabe hatten wir einen Brief, den ich an die Beiersdorf AG geschrieben habe, in der es darum ging, dass meine Katze sich in den Tesa Power Strips gewälzt hat und ich ihr die Strips aus dem Fell schneiden musste. Und jetzt ist die Firma Beiersdorf AG an der Reihe, das schlechte Verhältnis zwischen mir und meinem Kater wieder gerade zu biegen. Den Brief hatte ich am 15. Mai 98 geschrieben und ja, meine Antwort. Und zwar vom 28. Mai 1998. Das heißt, nicht mal zwei Wochen auf dem Postweg die Antwort. Die Namen der in den Briefen werde ich verfälschen. Außer meinen eigenen natürlich. Ja, und dann würde ich euch mal die Antwort auf die Ohren geben. 28. Mai 98. Sehr geehrter Herr Görlitz, vielen Dank für Ihren Brief, der mir von unserer Produktmanagerin mit der Bitte um Unterstützung übergeben wurde. Selbst geduldete Mitbewohnerin zweier Langhaarkatzen, Klammer norwegischer Waldkater und Maine Coon, kann ich Friedrich Wilhelms Not gut nachvollziehen. Perserkatzen gelten im Allgemeinen als liebenswürdige Zeitgenossen, sind jedoch, wenn es um ihr Outfit geht, äußerst sensibel. Da sie jedoch über ein sehr dichtes Unterfell verfügen, kann ich mir nicht vorstellen, dass bei der Entfernung des zweckentfremdeten Powerstrips eine Glatze entstanden ist. Aber Friedrich Wilhelm Stolz ist nun angekratzt und dagegen müssen wir etwas tun. Zuerst sollten Sie ihn etwas von seinem ramponierten Äußeren ablenken. Meine Empfehlung: Aktivierung des Spieltriebs. Da muss man sich ausgerechnet bei Katzen nicht sonderlich anstrengen. Bringen Sie mit Hilfe eines Powerstrips einen Tesa-Deckenhaken in die Mitte des oberen Türrahmens an. An einem kräftigen Gummiband, am besten einen Unterhosengummi, befestigen Sie in für Friedrich Wilhelm erreichbarer Höhe zwei weiche Knautschbälle, wahlweise mit oder ohne Klingel. Die Öffnung des Hakens mit einem Streifen Tesafilm verschließen, ganz wichtig. Dies sollte ihn erstmal auf andere Gedanken bringen. Meinen Katzen waren jedenfalls hellauf begeistert. Parallel dazu streicheln Sie sein verletztes Ego mit ein paar feinen Leckerlis. Sehr beliebt sind die kleinen Töpfchen von Friskis, Gourmet oder von Iams. Die sind zwar ziemlich teuer, jedoch sollte Friedrich Wilhelm ihnen das wert sein. Außerdem gibt es von Schäber jetzt ganz tolle Fischtöpfchen, die gut riechen. Die riechen so gut, dass man sie am liebsten selber essen möchte. Einen Tesa Deckenhaken und eine Ersatzpackung Powerstrips legen wir bei und wünschen Ihnen, dass Sie die Gunst von Friedrich Wilhelm schnell zurückgewinnen. Mit freundlichen Grüßen, Beiersdorf AG, Consumer Products Deutschland, Sibylle Müller. Ja, das war die Antwort von der Beiersdorf AG auf den Brief, den ihr in der Podcast Nummer 1 gehört habt. Ja, in der nächsten Woche schauen wir mal. Ich habe wieder ein Schreiben für euch. Ich verrate noch nicht, worum es geht. Lasst euch überraschen. Und bis dahin, macht keine Dummheiten. Tschüss.